Ich liebe es, mit dir zu diskutieren. Ich liebe es, wenn wir mal die Nerven verlieren. Ich liebe es, wenn du wieder mal Unsinn machst. Ich liebe es, wenn du aus vollem Herzen lachst. Ich liebe deinen Scharfsinn, deine Intelligenz. Oder einfach, wenn du wieder mal im Auto pennst. Ich liebe es, deine Musik zu hören. Denn dabei lässt du dich sowieso nie stören. Ich liebe es, wenn du wie ein Hunger satt sagst. Und ständig mich nach dem Essen machen fragst. Ich liebe deinen Blick nach dem fünften Bier. Ich liebe es, deshalb bin ich bei dir. Ich liebe es, mit dir Musik zu machen. Erst streiten wir und dann hört man uns lachen. Und wenn ich manchmal glaub, dass es nicht weitergeht, dann nimmst du mich in den Arm und zeigst mir den Weg. Ich liebe es, dieses Leben mit dir zu führen. Ich liebe es, immer wieder was zu riskieren. Ich liebe es, in deinem Arm zu liegen. Denn wir beide können wirklich alles besiegen. Ich vertraue dir blind, das zeigt dir mein Glück. Für uns gibt's nur ein Vorwärts und nie ein Zurück. Ich liebe es, deine Sätze akustisch nicht zu verstehen. Ich liebe es, dich in meinen Träumen zu sehen. Ich liebe es, wenn du mir zeigst, was du fühlst. Wenn ich mich dann in deinem Blick verliere. Ich liebe es und sammle dich stundenlang zu. Und du sitzt da in einer seligen Ruhe. Nach Stunden merke ich, ach, du hast die Ohrenstöpsel drin. Und plötzlich machen dein Ja und dein Nein einen Sinn. Ich weiß doch, das lieb ich, haben die auch. Und das kribbeln seit Jahren in meinem Bauch. Ich liebe deine Ungeduld, dein Wesen, deine Art. Und ich bin froh, dass ich dich genauso hab. Du bist das Beste, das Schönste, der Preis für mich. Den ich mir erst verdienen musste, dann traf ich dich. Ich liebe dich, ich lass dich nie mehr allein. So ist es und so wird's immer sein. Ich weiß, ich kann oft nerven, bin nicht einfach zu verstehen. Und manchmal sieht man mich auch zickig durch den Morgen gehen. Ein Lachen von dir und alles ist wieder gut. Gibst mir die Kraft und manchmal auch zum Sprung den Mut. Wir beide ziehen in einem Strang, ob politisch, ob privat. Und ich bin froh, dass ich dich einfach hab. Wir lassen uns nichts nehmen, wir M&M's der Nacht. Wir beide haben genau das aus uns gemacht. Stärke und wir geben niemals auf. Komm, ich ja, hey, gib mir einen Kuss drauf. Ich liebe es, mit dir zu diskutieren. Ich liebe es, wenn wir mal die Nerven verlieren. Ich liebe es, wenn du wieder mal Unsinn machst. Und ich liebe es, wenn du aus vollem Herzen lachst. Ich liebe deinen Scharfsinn, deine Intelligenz. Oder einfach, wenn du wieder mal im Auto pennst. Ich liebe es, deine Musik zu hören. Denn dabei lässt du dich sowieso von keinem stören. Ich liebe es.